Kapitel 2 Beim Konzert. Es ist der 12. März, 20 Uhr. Michael hat lange auf diesen Abend gewartet. Heute gibt Rammstein ein Konzert. Die Gruppe ist nicht mehr neu, aber Michael findet ihre Musik immer noch fabelhaft. Die Eintrittskarte hat er schon vor 3 Monaten gekauft. Sie war nicht billig. 80 Euro. Das ist für einen Azubi ganz schön viel. Zu viel für Thomas. Er findet die Gruppe auch gut, aber 80 Euro wollte er nicht ausgeben. In den letzten Monaten hat Michael Thomas auch nur noch selten gesehen. Der ist jetzt jeden Abend mit Fred und seinen Freunden unterwegs. Michael ist allein zum Konzert gegangen. Die Gruppe spielt im Olympiastadion. Es ist sehr groß und es ist voll. Thomas versucht, nach vorn zu kommen. Das ist nicht leicht. Ohne dich kann ich nicht sein. Um 9:20 fängt die Gruppe endlich an zu spielen. Jeder im Publikum kennt das Lied und singt mit. Ohne dich. Michael tanzt dazu, so wie alle anderen, die an diesem Abend ins Stadion gekommen sind. Dann bekommt er Durst. Er macht die Cola-Dose auf, die er mitgebracht hat. Die Cola spritzt heraus auf das T-Shirt von Michaels Nachbar. Das tut mir leid, sagt Michael laut. Macht nichts, kann passieren. War eh schon schmutzig, antwortet sein Nachbar. Michael sieht ihn an. Er ist groß und hat sehr kurze, blonde Haare. Michael holt seine 2. Cola-Dose aus dem Rucksack. Hier, magst du? Oh ja, danke. Hab einen Riesendurst. Jetzt tanzen die beiden nebeneinander. Sie singen bei allen Liedern mit. Ich heiße Patrick, sagt der andere in einer kurzen Pause. Michael, du kennst auch jedes Lied von Rammstein, wie? Logisch, aber auch von den Tokotronics und von... Die mag ich auch. Ich habe gerade »Die Welt kann mich nicht mehr verstehen« auf der Gitarre spielen gelernt. Du spielst Gitarre? Fragt Patrick interessiert. E-Gitarre, in jeder freien Minute. Nach dem Konzert nehmen Patrick und Michael die U-Bahn und fahren ein Stück zusammen. Sie sprechen über das Konzert. Dann sagt Patrick plötzlich. Ach so, was ich noch fragen wollte. Spielst du schon in einer Band? Nein, leider nicht, antwortet Michael. Bei uns ist nämlich gerade der Gitarrist weggegangen. Und ohne geht es nicht. Willst du nicht einmal mit uns spielen? Samstagnachmittag haben wir Probe. Wo probt ihr denn? Und was ist das für eine Band? Fragt Michael interessiert. Wir spielen so rockige Sachen, auch ein bisschen Punk. Ich spiele Bassgitarre, Matthias ist am Schlagzeug und Julia singt. Bis jetzt sind wir noch nicht aufgetreten, aber das kommt noch. Wir proben im Keller. Um 3 Uhr treffen wir uns. Regensburger Straße, 73. Oben hat mein Vater sein Büro. Samstags ist da keiner. Der Zug fährt im Bahnhof Zoo ein. Du, ich muss hier aussteigen. Also bis Samstag. Du kommst doch. Na klar, bis Samstag, kann Michael noch sagen. Dann steht er allein in der U-Bahn. Am Samstag steht Michael 3:10 in der Regensburger Straße. Ein paar Minuten später kommen Patrick und ein anderer Junge. Das ist Matthias, stellt Patrick ihn vor. Matthias ist mager und sieht nervös aus. Du bist schon der 4., der es versucht. Ich hoffe, du kannst spielen, sagt er als erstes. Wie nett, denkt Michael. Aber er sagt nichts. Unten im Keller nimmt er seine Gitarre in die Hand und übt schon mal ein bisschen. Dann geht es los. Michael spielt so gut er kann. Er hat ja bis jetzt immer nur allein gespielt. Sie spielen ein Stück nach dem anderen, ohne Pause. Um 6 hören sie auf. Ich muss jetzt gehen, sagt Patrick. Ich muss auch gehen, sagt Matthias. Und was ist jetzt? Michael sieht die beiden an. Patrick spricht als erster. Du spielst gut. Ja, finde ich auch. Da müssen wir noch dran arbeiten. Aber du spielst nicht schlecht, muss ich sagen. Erklärt Matthias. Ab morgen proben wir zusammen. Und morgen ist auch Julia da. Du weißt doch, unsere Sängerin. Also tschüss dann. Patrick nimmt sein Fahrrad und fährt weg. Tschüss, sagt auch Matthias und geht zum Viktoria-Luise-Platz. Michael muss die U-Bahn nehmen. Es ist weit bis nach Hause in Gropiusstadt. Aber das ist ihm egal. Wichtig ist ihm nur eins. Er spielt jetzt in einer Band. Michael ist glücklich. So glücklich ist er vielleicht noch nie in seinem Leben gewesen.